Jetzt warten wir alle zusammen auf Detective Steve Carella. Wie viele Männer arbeiten hier? Hier? 16. Wo sind die jetzt? 3 sind hier. Und die anderen? Wo sind die? Ein paar haben frei. Ein paar sind vielleicht krank. Die anderen kümmern sich draußen in der Stadt um ihre Arbeit. Welche? Wollen Sie etwa einen detaillierten Rechenschaftsbericht? Ja. Hören Sie, Virginia. Okay, schon gut. Cotton, hol den Dienstplan. Kann ich gehen? Hol ihn, Cotton. Hier stehen 6 drauf, aber hier sind nur 3. Wo sind die anderen 3? Carella ist mit seiner Frau beim Arzt. Wie rührend. Danach muss er einen Selbstmord bearbeiten. Wann kommt er zurück? Keine Ahnung. Sie müssen doch wissen, wann er ungefähr zurückkommt. Er kommt zurück, wenn er fertig ist. Keine Ahnung, wann das sein wird. Und die anderen? Was ist mit den beiden anderen? Brown liegt auf der Lauer, am Hinterausgang eines Schneidergeschäfts. Was tut er? Er sitzt da. Und wartet auf einen Raubüberfall. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Dort sind in den letzten Tagen 4 Schneidergeschäfte überfallen worden. Wir rechnen damit, dass dieses als nächstes drankommt. Wann kommt er hierher zurück? Das kommt auf den Dieb an. Wenn der heute nicht auftaucht, dann kommt Brown kurz nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Jetzt haben wir 16:38, also kurz nach 6 vermutlich. Und der andere? Willis. Vor einer halben Stunde war er noch hier. Wer nimmt die Anzeigen entgegen? Ich. Wo ist Willis hin? Eine Messerstecherei auf der Mason Avenue. Wann kommt er zurück? Weiß ich nicht. Bald? Keine Ahnung. Wer ist sonst noch im Haus? Der Sergeant und der Lieutenant vom Dienst. Sie sind vorhin an ihnen vorbeigegangen. Wer noch? Captain Frick, der gewissermaßen das ganze Revier unter sich hat. Wo ist er? Sein Büro ist unten. Wer noch? Zum Revier gehören 186 Leute. Von denen haben ein Drittel Dienst, ein paar von denen wimmeln hier im Haus herum, die anderen sind draußen auf der Runde. Die hier im Haus, was machen die? Die meisten machen Schreibarbeit. Wann ist Schichtwechsel? 23:45. Vorher kommen die nicht zurück? Ich meine, die von der Streife? Die werden auf Posten abgelöst. Aber dann kommen sie hierher, um sich umzuziehen, bevor sie nach Hause gehen. Ja, aber Carella wird doch schon früher zurück sein. Auch das weiß ich nicht. Vielleicht findet er eine Spur, die er weiterverfolgt. Aber dann ruft er doch hier an, oder? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn er anruft, sagen Sie ihm, er soll sofort hierher kommen. Verstanden? Wie alt sind Sie, Virginia? Was spielt das für eine Rolle? Keine. Ich wüsste es nur gerne. 32. Ich sehe älter aus, nicht wahr? Ein bisschen. Sehr viel älter. Auch dafür kann ich mich bei Carella bedanken. Haben Sie das Castleview-Gefängnis mal gesehen, Lieutenant? Kennen Sie das Loch, in das Carella meinen Frank gesteckt hat? Das ist was fürs Vieh und nicht für Menschen. Wissen Sie, dass die Häftlinge während der Arbeitsstunden mit niemandem sprechen dürfen? Dass sie Kübel in der Zelle haben, nicht mal Toiletten, sondern Kübel? Haben Sie eine Ahnung, wie es da in diesen winzigen, heißen Zellen stinkt? Und mein Frank war krank. Hat Carella einmal daran gedacht, wie er Frank verhaftet hat und zum Helden wurde? Steve wollte kein Held werden, sondern einfach seine Arbeit machen. Können Sie das denn nicht verstehen? Carella ist Polizist, er hat nur seine verdammte Pflicht getan. Und ich tue jetzt meine. 32 Jahre. Und da wollen Sie einen Mann umbringen und sich selber vielleicht gleich mit. Das ist mir egal. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Warum stellen Sie Ihre Tasche nicht einfach auf den Schreibtisch? Sie hüpfen hier herum wie ein Gummiball. Ihnen mag das ja egal sein, ob das Zeug in Ihrer Tasche explodiert. Aber mir nicht. So ist's besser. Ganz ruhig bleiben. Regen Sie sich bloß nicht auf. Wie wär's mit einer Zigarette? Ich möchte jetzt keine Zigarette. Hier, nehmen Sie eine. Zurück. Gehen Sie sofort wieder zurück, zurück, oder ich drücke ab. Stehen bleiben, Kleiner. Welche Leitung? 31. Ich höre mit. So, jetzt können Sie rangehen. 87. Revier, Kling. Natürlich. Wie geht es Ihnen, Miss Snyder? Auch gut, danke. Ich war mit meiner Braut verabredet. Wimmeln Sie sie ab. Los. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich bin ziemlich in Druck, Miss Snyder. Was kann ich für Sie tun? Tatsächlich. Dann ziehen Sie die Anzeige also zurück. Gut. Vielleicht schreiben Sie uns einen kurzen Bericht. Nur ein paar Worte zur Erklärung. Das würde ich gerne tun, Miss Snyder, aber ich bin hier im Revier ziemlich beschäftigt. Es reicht, wenn Sie uns den Bericht mit der Post schicken. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sie sind ja ein richtiger Draufgänger, Kleiner. Na und? Es geht Sie gar nichts an. Kommen Sie bloß nicht auf falsche Gedanken. Ich habe einen Diebstahl untersucht, weiter nichts. Was hätten Sie sonst wohl untersuchen wollen, Sie Unschuldslämmchen? Warum soll ich das ausgerechnet Ihnen erklären wollen? Was heißt das, ausgerechnet mir? Naja, ich meine, ganz normal können Sie doch nicht sein. Entschuldigung, ich will Sie nicht beleidigen, aber wer rennt schon mit einem Revolver und einer Flasche Nitroglycerin durch die Gegend? Meinen Sie? Sie sind wirklich rührend. Den Revolver könnte ich ja noch verstehen. Sie wollen Steve umbringen. Bitte. Das ist Ihre Sache, das kann ich nicht ändern. Aber das mit dem Nitroglycerin, das ist doch ein bisschen sehr dramatisch. Wollen Sie Steve wirklich erschießen? Ja. Wollen Sie es sich nicht noch einmal überlegen? Nichts in meinem Leben habe ich länger überlegt. Können wir vielleicht Licht machen, Virginia? Draußen wird es allmählich dunkel. Meinetwegen. Mach doch mal das Licht an, Cutten. Können meine Leute weiterarbeiten? Was? Berichte tippen, Beschwerden beantworten, Besuche machen? Keine Besuche. Und niemand nimmt das Telefon ab, ohne dass ich am Nebenanschluss bin. Tippen dürfen Sie. An getrennten Schreibtischen. Also los, Leute, wieder an die Arbeit. Aber keine Bravourstücke auf eigene Faust. Ich tue Ihnen den Gefallen, Virginia, weil ich hoffe, dass Sie doch noch zur Vernunft kommen, ehe es zu spät ist. Sparen Sie sich Ihre guten Ratschläge. Aber er hat doch recht, Mrs. Dutch. Sie schneiden sich doch nur ins eigene Fleisch. Ich habe meinen Mann geliebt. Klar, das hoffe ich wenigstens. Ich bringe den Mann um, der ihn getötet hat. Steve? Sie wissen genau, dass Carella ihren Mann nicht getötet hat. Er ist schuld am Tod meines Mannes. Okay. Sagen wir also, Steve ist schuld am Tod ihres Mannes. Aber was erreichen Sie mit dieser Rache? Überhaupt nichts. Ich habe eine Freundin, Claire. Wir wollen bald heiraten. Sie ist wunderbar. Sie sprüht vor Leben. Aber so war sie nicht immer. Als ich sie kennenlernte, da war sie... Also, wie tot. Ja, sie war wie tot. Und wissen Sie warum? Sie hat einen Mann geliebt, der in Korea gefallen ist. Und als er tot war, da wollte sie nichts mehr vom Leben wissen. Sie schaltete total ab. Verkroch sich in ein Schneckenhaus. Sie sitzen auch in einem Schneckenhaus, Mrs. Dutch. Doch. Claire hat's falsch gemacht. Sie hat einfach nicht wahrhaben wollen, dass der Junge tot ist. Dass er von der Sekunde an, in der es ihn erwischt hat, nicht mehr der Junge war, den sie geliebt hat, sondern nur noch tot. Einfach nur noch eine Leiche. Sie hat weiter geliebt, wo es nichts mehr zum Lieben gab. Und nehmen Sie es mir nicht übel, aber das tun Sie auch. Das stimmt nicht. Doch. Genau das Gleiche. Sie kommen hier rein und schon riecht es hier nach Tod und Verwesung. Sie sehen sogar aus wie der Tod, wissen Sie das? Dabei sind Sie eigentlich eine schöne Frau. Schluss jetzt. Ich will nichts mehr hören. Meinen Sie, Frank wäre mit dem einverstanden, was Sie hier machen? Allerdings. Frank hat Carella den Tod gewünscht. Er hat ihn gehasst. Und Sie? Hassen Sie Carella auch? Carella ist mir völlig gleichgültig. Ich habe meinen Mann geliebt. Das genügt mir.